Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag, 16 Uhr, hier auf den Freien Radios in Berlin und Brandenburg. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Wir widmen uns heute dem Thema des indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier in den USA. Demnächst, in wenigen Tagen, ist sein 80. Geburtstag. Der wird weltweit, so auch in Berlin, von Protesten für seine Freilassung begleitet. Und ich habe heute ein längeres Gespräch hier in der Sendung, was ich mit Michael Koch vom Tocata e.V. in der Rhein-Main-Gegend geführt habe. Michael Koch als auch der Tocata e.V. sind seit vielen Jahren maßgeblich im deutschsprachigen Raum daran beteiligt, Öffentlichkeit über Leonard Peltier und die indigenen Kämpfe der 70er Jahre bis heute herzustellen. Und sich auch ganz massiv für seine Freiheit einsetzen. Er hat viel zu erzählen, das werdet ihr heute schwerpunktmäßig in der Sendung hören. Und dann dokumentieren wir auch noch für Berlin den Aufruf zu der Kundgebung für Leonard Peltiers Freilassung, sodass sich alle Hörerinnen und Hörer nicht nur einen Knoten ins Taschentuch oder einen Vermerk in die elektrischen Kalender machen können, dahin zu gehen, sondern das hoffentlich auch tun werden und sich an den Protesten beteiligen, denn das ist Menschenrechtsarbeit. Von der Basis, von unten nach oben. Und das ist ganz wichtig, dass da viele Menschen Präsenz zeigen und das Ganze aufgreifen. Denn nur so können wir den Herrschenden, die täglich auf unseren Rechten herumtrampeln, etwas entgegensetzen, indem wir laut und deutlich Nein sagen und das auch zeigen. Heads up, eyes open, the fist clenched. This is Chairman Fred Hampton Jr. and I definitely need you to listen to this. Now, I won't say a whole lot and I won't hold y'all too long, but in this case, on this date, it's of extreme importance that this here truth be told. This here is from one of the native men who put a whole lot of work in by the name of Leonard Peltier, whom the United States government has framed, had his pardons denied and paroles delayed, and to put it in plain layman's terms, who've been held down for a whole lot of years. Now, in closing, before I go, let it be clear that the reason for this here is that the demand for Leonard Peltier goes far and near. Put your hand up, get a fist, and say, free Leonard Peltier. Man, the FBI are boys. The tribal chairman, high goons, to incite the wars. At Pine Ridge and 7-3, their wickedness wounded me. Imagine what they directed toward aim at wounded knee. Feds Bureau of Intimidation lost two agents, but stunts with snipe flagrant with no investigation. The world's watching, I tell them to take caution. Distortion of facts got the POW exhausted. Broken hearted from cowards and traitors, the power of hate. Even Judge Haney now admits the mistake. Human rights organizations trying to right this wrong. For Peltier, the least I could do is write this song. It's been over 30 years of tears of frustration since the brother stood up with no fear for the nation. When truth turns to light, darkness to revelations. Watch a hero's homecoming, we'll cheer in celebration. The FBI stole almost thousands of pages of documents in this case, claiming in many instances that disclosure would compromise the national security. In the absence of such disclosure, no further efforts in a new trial are possible. And Leonard Peltier is not alone in his imprisonment for his political activity. We've heard about some of the other people. I got a free Peltier tat on my left arm for every time the left arm. People are senseless, puddle the blood, death's hard. On these unfree followers that have to swallow words, they'll see the relationship to swallow them birds fly free. Inside of me, your book, prison writing really affected me, protected me from my own mental prison. Sentimental journey of a beautiful soul arisen. I see you in visions much longer than long division. I cry for you and upon the wrong decisions. One day you will walk through these walls in the physical. Know the love of men and visit you, but we need you to visit too. When you do, the sky will still be blue. We'll still be going through what we're still going through. I love you, and I wanted to say aloud that I pray that you get out today or any day now. FBI operations were directed towards the destruction of the Indians, grassroots supports in the urban and reservation communities, containing the survivors of America's wars against its indigenous population on the last 400 years. Particular emphasis was directed by the FBI towards the descendants of the Lakota, who stopped the campaign of slaughter by General Armstrong Custer and the 7th Cavalry, who now reside on the Pine Ridge Indian Reservation and some of the surrounding reservations. FBI operations against AIM began with surveillance of peaceful demonstrations for people calling for the enforcement of treaty rights. for human rights, for equal opportunities for jobs and housing and medical care, and for justice in America's courts. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Am Telefon begrüße ich nun Michael Koch vom Toccata e.V. im Rhein-Main-Gebiet. Michael, hallo. Hallo, grüß dich. Und Michael ist sehr aktiv seit vielen Jahren für den politischen Gefangenen Leonard Peltier in den USA, ein indigener Aktivist, der seit 1976 bereits in den USA im Knast sitzt. Wir haben früher ab und zu schon hier bei Leonard Peltier in der Sendung geredet, aber vielleicht nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die den Fall von Leonard Peltier nicht kennen. Michael, kannst du uns kurz ein bisschen was über ihn erzählen und auch den Fall einordnen? Ja, gerne. Versuch's mal wirklich in Kurzfassung. Die Langfassung kann man im Buch nachlesen, das Michael Schiffmann nicht herausgegeben haben dazu. Leonard Peltier ist ein Dakota Ashinabe Aktivist des American Indian Movements. Das heißt, er ist noch seit 72, vier Jahre nach Gründung dem American Indian Movement beigetreten. Das ist sozusagen eine Variante, ähnlich wie die Black Panther Party, die entstanden ist aufgrund der Polizeibrutalität und der Justizungerechtigkeiten gegenüber der indigenen Bevölkerung in Reservaten, aber auch in den Großstädten, und hat an zahlreichen teilgenommen, wie zum Beispiel den Marsch der Verträge nach Washington D.C. 1972, die zur Besetzung des BIA-Gebäudes führte, also Bureau of Indian Affairs, und auch an zahlreichen anderen Besetzungsaktionen. Kann ich ganz kurz einhaken? Marsch der gebrochenen Verträge, also der Verträge, die die US-Regierung mit den Indigenen nie eingehalten hat. Ja, die sagen etwa, das sind so circa 370 Verträge, die dort zwischen den einzelnen indigenen Nationen, denn sie bezeichnen sich als Nationen oder Völker selbst. Der Begriff Stämme ist an sich auch ein kolonialistischer, auch wenn heute die Indigenen ihn selbst auch benutzen, sich wieder angeeignet haben, sozusagen als Intertribal. Aber sie selbst haben das als souveräne Nation mit der US-Regierung ausgehandelt und die, wie du es gerade gesagt hast, sind von der einen Seite niemals eingehalten worden. Ja, und mehrfach wurde aus der Pine Ridge Reservation in Südakota das American Indian Movement in Notfällen um Hilfe gebeten. Die Notfälle erklärten sich so: Es gab ab Anfang der 70er Jahre in der Pine Ridge Reservation in Südakota eine sehr korrupte Stammesregierung, die eine Assimilationspolitik fuhr. Das heißt, der Stammespräsident war gegen die alten traditionellen Orientierungs- und Wertemuster der Lakota, verbat auch ganz viel den Leuten dort von ihren kulturellen Zeremonien. Und man könnte ihn als Apple-Indien, außen rot, innen weiß, bezeichnen, hochgradig korrupt. Und um seine Politik durchzusetzen, hat er eine Terrorgruppe gegründet, die Guardians of Oglala Nation, Goons genannt. Diese Goons, die von einem anderen A-Mitglied auch durchaus mal als Todesschwadron bezeichnet worden sind, die haben im Lauf der ersten Jahre an die 60 traditionelle Lakota, aber auch junge, sich politisierende und organisierende Lakota ermordet in dieser Reservation. Das nicht nur unter den Augen und mit Billigung und Duldung durch das FBI, sondern auch zum Teil mit Waffen und Munition des FBIs. Das heißt, das FBI war in den ganzen Terror der Stammesregierung gegen die eigene Bevölkerung verstrickt. Mhm. 1973 riefen Häuptlinge und spirituelle Führer und die Ältesten der Oglala Lakota des American Indian Movement zur Hilfe. Das führte zur Besetzung des symbolträchtigen Ortes Wounded Knee 1973 und dann 1975 ein zweites Mal, um mehrere alte Familien gegen den Terror der Goons zu schützen. In eins dieser Schutzcamps rasten zwei FBI-Agenten hinein am 26. Juni 1975. Es entstand ein Schusswechsel, bei dem ein junger AIM-Aktivist und die beiden FBI-Agents erschossen worden sind. Das Ganze führte zu einer der größten Polizeioperationen in den USA, um drei mutmaßliche Täter zu finden: Bob Robidoux, Dino Butler und Leonard Peltier. die Erstgenannten wurden noch im gleichen Jahr festgenommen und 1976 aber in einem Verfahren freigesprochen. Der Richter und die Geschworenen erkannten die Beweise, die vor allem vom FBI vorgelegt worden sind, als eher manipulierte Fake-Beweise an und auch machte das Recht auf Notwehr geltend. So konzentrierte sich die gesamte Fahndung nun auf Leonard Peltier, der am 6.2.76 in Kanada festgenommen, aufgrund von gefälschten, manipulierten Zeugenaussagen dann nach 3 Versuchen und einer erheblichen Geldzahlung an die USA ausgeliefert wurde und dort 1977 zu 2-mal lebenslänglich hintereinander anzutreten verurteilt wurde. 2-mal lebenslänglich hintereinander? Ja, hintereinander. Das heißt also, das wird nicht zusammengezogen, sondern das verlängert eigentlich die Frist. Ja. Dennoch, nach der damaligen Situation oder wie das so durchgeführt wurde, wäre das maximal eine Inhaftierung von ein paar 20 bis 30 Jahren gewesen. Die sind aber mittlerweile bei Weitem überschritten. Mittlerweile ist 48,5 Jahre inhaftiert. Und es ist so weit, dass auch der damalig aufsichtsführende Staatsanwalt James Reynolds seit 3 Jahren ganz offiziell laut sagt, er entschuldigt sich für sein damaliges Vorgehen, dass er auch beteiligt und auch mitverantwortlich ist für die Verurteilung und auch anhaltende Inhaftierung. Er möchte, dass dieser Mann freigelassen wird. Er sagt als früherer aufsichtsführender Staatsanwalt, wir können gar nicht beweisen, dass er es war. Lass den Mann gehen, er ist wahrscheinlich höchster Wahrscheinlichkeit unschuldig. Und aber auch das prallt nur auf taube Ohren. Das ist also, mal ganz kurz zusammengefasst, der Hintergrund der Inhaftierung und Verurteilung von Leonard Peltier. Ja, hier hätte ich eine Frage. Das FBI, also die Bundespolizei der US-Regierung, die föderale Polizei, die hat ja ein sehr starkes Interesse an Leonard Peltier, der ja sehr, sehr alt inzwischen ist. Er wird demnächst 80 Jahre weiterhin im Gefängnis zu halten. Warum, denkst du, ist das so? Warum das Interesse an einem Mann, von dem selbst die Vertreter der beteiligten Justiz sagen, er ist unschuldig und hat diese Tat, also diese Tötung von 2 FBI-Beamten, gar nicht begangen? Ich glaube, das hat mehrere Ebenen. Also erst einmal die FBI, auch die reine FBI-Interessen hat mehrere Ebenen. Das eine ist, dass man im Falle von 1975 sagen muss, dass das FBI und auch seine, ihre Unterorganisation wie die FBI Association, eine Agents Association, die also so eine Art Bruderschaft der Diensthabenden auf früheren FBI-Agenten ist, sind erst einmal durchzählt von so etwas wie einem Rachegedanken. Leonard Peltier hat immer behauptet oder beteuert, er sei nicht der Todesschütze. Er wäre zwar an der Schießerei beteiligt gewesen, aber er sei nicht der Killer gewesen. Und das wird ihm auf der einen Seite vorgeworfen. Er wird nämlich damit keine Reue zeigen. Er wird es nicht zugeben. Er antwortet daraufhin, ich kann nicht zugeben, was ich nicht war. Man kann wirklich sagen, das sagt auch die ehemalige FBI-Agent Roland, das FBI ist auf eine Art Vendetta-Trip bezogen auf Leonard Peltier. Sie wollen einfach ihn nicht aus der Haft rauslassen. Das ist eine pure, ich würde mal sagen, Rache-Einstellung. Und die kommt in einem Justizsystem, das ebenfalls auf Rache und Unmenschlichkeit, wie in den USA das nun halt besteht, irgendwie auf einem ganz fruchtbaren Boden und führt zu der anhaltenden Inhaftierung. Das FBI ist der treibende Motor, denke ich, vor allem an der anhaltenden Inhaftierung. Das FBI hat eine wahnsinnige Macht, auch auf die anderen Unterebenen des Department of Justice, was man also hier locker als Justizministerium sagen würde. Mhm. Auf der gleichen Ebene ist nämlich das Federal Bureau of Prisons. Das ist zuständig für eine Compassionate Release, die wir jetzt eigentlich erhofft haben, eine Freilassung aus humanitären Gründen. Die hat das Bureau of Prisons wieder zurückgezogen. Letztes Jahr in einer Konferenz in Genf wurde offiziell und auch mir gegenüber durch Mitarbeiter des Ministeriums gesagt, es gibt diesen Antrag, der sei in Bearbeitung. Nun ist dieser Antrag zurückgezogen worden, beziehungsweise er wird nicht befürwortet. Mhm. Entscheidung des Bureau of Prisons. Es ist auf der gleichen Ebene wie das FBI innerhalb der Justizministeriumsstruktur. Okay. Und auf der gleichen Ebene ist auch die Parole Commission, die für Bewährungsfreilassung zuständig ist. Und hier hatte nach 15 Jahren Linnert gerade die Möglichkeit, einen neuen Antrag zu stellen. Nach 15 Jahren, 2009, war die letzte Möglichkeit. Wir haben alle gehofft, nachdem das über 40.000 Unterschriften und über Tausende von Briefen nur eingegangen sind und ganz prominente Fürsprecher, dass er da doch auf Bewährung freigelassen wird. Auch das hat die Parole Commission ziemlich kaltschnäuzig abgelehnt mit dem Hinweis, er könnte in weiteren 15 Jahren einen erneuten Antrag stellen. Du hast vorhin schon gesagt, Linnert wird jetzt 80 Jahre im nächsten Monat. Das heißt, mit 95 könnte er dann den nächsten Antrag stellen. Dann hätte er 63 Jahre in Haft gesessen. Anzunehmen, dass er das überlebt, ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Ja. Wir kennen, wenn wir uns mit dem Beispiel gerade politischer Gefangener in den USA auseinandersetzen, natürlich das Phänomen des Death by Incarceration, also eine Justiz, die vorgibt, Resozialisierung zu betreiben, gleichzeitig aber Gefangene überhaupt keine Chance lässt, sich in irgendeiner Form Hoffnung auf eine Freilassung machen zu können, also eine reine Strafhaft bis zum Tod. Death by Incarceration wird das von vielen Kritikerinnen und Kritikern genannt. Das scheint der Fall zu sein, dass das bei Leonard Peltier genauso greift wie bei Gefangenen aus der Black Panther Party. Dass also ein politischer Wille dahinter steckt. Ich hätte jetzt zwei weitere Fragen. Die erste zielt nochmal eben konkret auf die Situation von Leonard Peltier ab. Ich weiß, dass gerade eine Kampagne läuft, eine Schreibkampagne, dass Leonard Peltier in ein anderes Gefängnis verlegt werden soll, weil er medizinisch dort, wo er jetzt ist, überhaupt nicht mehr versorgt werden kann. Kannst du uns vielleicht mal ein bisschen was zum Gesundheitszustand und zu den Bemühungen, ihn da aus diesem Hochsicherheitstrakt rauszukriegen, erzählen? Ja. Kurze Fassung ist ein Wort verheerend. Die etwas längere Version ist, der Gesundheitszustand ist ja seit Jahren hoch angegriffen bei Leonard Peltier durch unterschiedlichste Krankheiten, unter anderem durch ein Bauchaorta-Aneurysma. Das heißt, es könnte jederzeit platzen, es wird dennoch nicht operiert, weil der als Hochsicherheitsgefangener wäre das ein zu großes Risiko, dass er fliehen könnte oder sonst irgendetwas. Also das ist einfach flachhafte Argumente. Das schließt direkt an dem an, was du vorhin gesagt hast, Death by Incarceration. Das ist Todesstrafe auf Raten, kann man auch so sagen. Und zwar unter anderem, eine Methode ist die Verhinderung adäquater medizinischer Versorgung. Die ist bei Linnert einfach gegeben. Mittlerweile verliert er zunehmend mehr sein Augenlicht. Er hat vor 12 Jahren zum letzten Mal einen Augenarzt gesehen. Er hat seit Ewigkeiten Kieferprobleme, hat aber trotzdem erst seit über 10 Jahren seine letzte zahnmedizinische Behandlung bekommen. Diese Woche sollte auf Antrag der Anwältin eine Ärztin Linnert in der Haftanstalt besuchen und untersuchen. Ich habe noch keine Rückmeldung bekommen, ob dies stattgefunden hat und wenn ja, mit welchem Ergebnis. Aber klar ist, er ist multiple erkrankt. Und zwar auf verschiedensten Ebenen sehr schwer. Er hat unter anderem auch Diabetes, bekam oftmals die notwendigen Medikamente nicht ausgehändigt oder falsch dosiert ausgehändigt. Das hat dazu geführt, dass jetzt ein Zeh an seinem Fuß lila angelaufen ist, Teile des Fleisches abgefallen sind. Dann kam keine entsprechende auch hygienische Versorgung in der Zelle, die ungereinigt ist, bekommen aber auch keine Reinigungsmittel für diese Zelle. Das Wasser ist brackig, das sie zu trinken haben. Also es sind unhaltbare und unmenschliche Zustände, die man sich, glaube ich, ansonsten so in den schlimmsten Folterstaaten mal vielleicht erahnen lassen. Ja, wir haben gerade vor einigen Wochen hier in der Sendung Beispiele aus Pennsylvania gehabt, wo eigentlich so die Einschätzung ist, dass seit der Corona-Pandemie unheimlich viele Schließerinnen und Schließer den Dienst quittiert haben und Umschluss und alle möglichen Maßnahmen, die eigentlich auch in Hochsicherheitshaft vorgesehen sind, einfach ausfallen. Ist das da in Florida, wo er sitzt, im SCI Coleman, ist das da ähnlich? Oder? Das ist genau exakt beschrieben von dir. Es ist, es gab schon vorher viele Lockdowns, also Dauereinschlüsse, die waren aber damals noch begründet vor 2020, vor allem durch die hohe Gewalt innerhalb des Knastes. Lennart gilt eigentlich als Mustergefangener und anhand seines Status Points beim Bureau of Prisons müsste er eigentlich in eine andere Anstalt verlegt werden mit einer niedrigeren Sicherheitsstufe. Wir haben die ganzen Dokumente hier bei uns im Büro liegen, wie seine Bewertung ist. Aber denen fällt dann immer wieder das Neues ein, warum sie es dann doch nicht machen bei ihm. Da gibt es so eine Lex Peltier, eine ungeschriebene. Ja. Und ja, seit Corona ist es so, dass das dazu geführt hat, unter anderem aufgrund auch der Situation, die du genannt hattest, dass die Lockdowns sich immer wieder aneinander reihen, mal für ein paar Tage unterbrochen sind. Dann gibt es ein Gerangel vor der Telefonzelle, weil Linnertz hat keinen eigenen Zugang zu Telefon oder E-Mails. Sie müssen dann an eine zentrale Stelle. Da stehen dann ganz viele Gefangene und wer da, dann kommt das Darwin'sche Gesetz hoch. Wer am stärksten beißt, kann am längsten telefonieren. Dann irgendwann reicht es dem Sicherheitspersonal. Dann schicken sie die Leute wieder zurück in die Zellen. Das wird wieder zu neuer Unruhen und Gewalt. Und damit hat man wieder die Gründe für die nächsten Lockdowns. Und es ist eine ewige Kette von Lockdowns seit 4 Jahren. Und in dieser engen Zelle hat Lennart kaum Platz, sich zu bewegen, was dazu führt, dass er mittlerweile fast auch gehunfähig geworden ist. Die Muskulatur hat sich extrem zurückgebildet, sein Gleichgewicht verliert sich immer mehr und mehr. Das gebunden noch mit dem Verlust des Augenlichtes und einer extremen Schwächung der Muskulatur schwächt diesen Mann natürlich neben all den anderen Erkrankungen, die er hat, nochmal zusätzlich enorm. Eine Horrorvorstellung. Und ich weiß ja, dass nicht nur ihr in der Rhein-Main-Gegend euch für seine Freiheit einsetzt. Ich höre viele Berichte aus den USA. Es laufen unheimlich viele Aktionen. Und gerade jetzt, du hattest es bereits erwähnt, nächsten Monat, ich glaube am 12. September, wird Lennart Peltier 80 Jahre alt. Das wird wieder Anlass für Proteste und Demonstrationen und Aktivitäten aller Art sein. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, noch die Frage, es gibt ja, wenn ich es richtig verstanden habe, noch eine politische Lösung für Lennart Peltier und das wäre ein Presidential Pardon, also ein scheidender Präsident, der ja, im Augenblick wissen wir ja alle, dass Präsident Biden sich aus dem Wahlkampf zurückgezogen hat und demnächst sein Amt verlassen wird in wenigen Monaten und er hätte die Chance, Gefangene freizulassen. Lennart Peltier wäre so ein Gefangener. Wie schätzt du das ein? Laufen da Aktivitäten und setzt ihr da Hoffnung in diese Geschichte? Wenn wir da keine Hoffnung reinsetzen würden, wäre das fatal. Denn wir brauchen selbst auch irgendwo den Mut und die Energie, diese ganzen Kampagnen voranzutreiben. In diesem Jahr gab es tatsächlich 3 juristische Schlüssel, die freizubekommen. Die Parole, die abgelehnt worden ist, die Compassionate Release, die abgelehnt worden ist und jetzt am Schluss, du sagst Presidential oder Pardon oder man sagt auch Executive Clemency, die könnte Biden auch jeden Tag aussprechen. Das tut er nicht, das ist erwartbar, dass das nicht im Tagesgeschäft entsteht. Aber jetzt zum Beispiel im Rahmen der Präsidentschaftswahl ist es üblich, dass der scheidende Präsident immer eine Reihe von Leuten auslässt. Obama hatte zum Beispiel damals Chelsea Mannings rausgelassen und einen Inhaftierten der Cuban Five. Wir hatten alle gehofft, dass Lennart auch freikäme. Pustekuchen war leider nicht der Fall. Ja, es bleibt natürlich eine Hoffnung. Ein Hoffnungsschimmer bleibt bestehen dahingehend, dass der Nationale Kongress der Demokratischen Partei, ich fand es vor 1,5 Jahren, oder 3/4 Jahren beschlossen hat, die Freiheit Lennart Peltiers A mit ins Wahlprogramm aufzunehmen und ins Parteiprogramm der Demokraten. Und wir wissen, dass es da viele Fürsprecher auch gibt. Ja, offizielle und auch welche, die sich nicht nach außen äußern werden, weil sie einen entsprechenden Regierungsposten haben, wie die Innenministerin Deb Haaland, die selbst eine Indigene ist und sich früher für Lennart zu Beginn der Covid-Pandemie für dessen Freilassung auch eingesetzt hat. Wir haben schon oftmals diese Hoffnung gehabt. Unsere Gruppe fing genauso 2000 an, als nämlich Bill Clinton Lennart ganz oben auf der Liste hatte, aber das FBI so massiv dagegen demonstrierte und wohl auch Infos gegen Clinton in der Hand gehabt hat, dass dieser Lennart in der letzten Sekunde von der Liste gestrichen hat. Also es zeigt sich wieder, dass das FBI eigentlich die Kraft ist, die auf allen Ebenen Freilassung von Peltier blockiert, obwohl er ansonsten eigentlich quer durch die Bank viele Fürsprecherinnen und Fürsprecher hat? Es ist zumindest eine der Kraftquellen der anhaltenden Inhaftierung. Es gibt ganz viele, in der Regel meist aus der Demokratischen Partei, Senatoren und auch Gouverneure, die sich für Linhardt eingesetzt haben, auch viele Kongressabgeordnete, von der ganzen anderen internationalen Prominenz mal wirklich abgesehen, weil das würde zwei Sendungen füllen, also diese Promi-Liste aufzuführen, die von Papst bis hin zu Rockstars und Kinostars und Religionsführern und alten Nobelpreisträgern reicht. Das perlt bisher immer ab wie ein Teflon. Das ist kalkulativ, was ich jetzt sage. Biden, dadurch, dass er sich zurückzieht, könnte damit eine größere Chance haben, ohne dass er sich und auch seine Partei und seine Nachfolger, falls es nicht Trump wird, beschädigt, aus dieser Position den Luxus sich erlauben, Linhardt doch zu begnadigen. Wir werden es sehen. Die Kampagnen entsprechend laufen bereits, auch von uns aus hier in Europa. Unser kleiner Verein hat ja mittlerweile auch aufgrund des Wunsches von Linhardt den Aus- und Aufbau von europäischer Vernetzung in den letzten Jahren ziemlich in den Mittelpunkt gestellt. Und wir koordinieren, oder das heißt nicht wie koordinieren, sondern wir bringen die unterschiedlichsten Unterstützergruppen, versuchen wir hier aus Europa zusammenzubringen. Auch Gruppen, die sonst vielleicht miteinander nicht gerne zusammenarbeiten, aber dann doch in dem Fall gemeinsam sich austauschen, was sie machen. Die müssen ja nicht alles gemeinsam machen, aber damit eines da deutlich wird, hier in Europa und nicht nur hier in Deutschland, gibt es eine große Aufmerksamkeit an diesem Fall und kein alarmendes Interesse. Und das hat uns der frühere Anwalt von Linhardt, Kevin Sharp, oftmals gesagt. Dieses internationale Interesse, diese internationale Aufmerksamkeit ist schon etwas, was da drüben auch wahrgenommen wird und die ihm nicht sehr angenehm ist. Und dementsprechend bauen wir diese Aktivitäten natürlich auch jetzt immer noch heftiger aus, gerade im Rahmen des 80. Geburtstags. Also du hast schon hingewiesen, an diesem Tag wird es allein in Deutschland am 12.09. in fünf Städten Mahnwachen geben, bei euch in Berlin ja auch. Es wird eine Reihe von Zeitungsartikeln geben. Wir hatten eine Postkartenkampagne 2021, da sind bisher 67.000 Karten gedruckt. Wir verhandeln gerade drauf mit zwei Zeitungen, ob wir Beileger finanzieren können. Das ist so eine teure Sache und wir kommen gerade Spenden zusammen, dass wir die 100.000 voll kriegen, weil auch unsere Partner in den USA sagen, das ist natürlich so ein Ding, wenn es heißt 100.000 Karten sind in 16 Staaten der Welt im Umlauf. Und seit einem halben Monat wird es auch unterstützt durch oppositionelle und politische Gefangene aus dem Iran. Das heißt, das macht schon ein bisschen was her. Postkarten, ja, die sich dann direkt an Präsident Biden richten, oder? Die richten sich direkt an Präsident Biden. Die kann man auch schon jetzt bei uns bestellen. Wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche dann die letzten 33.000, wenn die Spenden zusammenkommen sollten, nachdrucken lassen, wobei das ist nicht der Kostenfaktor, sondern wenn wir in Tageszeitungen die einlegen lassen, das ist nicht ganz billig. Ja, und es wird eine Menge von Artikeln geben, in der jungen Welt, bin ich mir wieder sicher, werden wir eine Anfrage bekommen. Es wird im nächsten Rote-Hilfe-Magazin ein Artikel drin sein, im Periode-Magazin. Also, es wird unheimlich viel geschehen. Auch in Italien wissen wir, es wird eine ganze Woche Aktionen quer durch Italien geben. Und das ist so. Und morgen haben wir eine nächste gesamteuropäische Konferenz. Da werden wir auch noch mit anderen Vertreterinnen und Vertretern von europäischen Gruppen verhandeln. Mal schauen, was da alles geschieht. Es wird Briefe nochmal geben von zwei großen gesamteuropäischen Gruppen an Biden und an die Botschafter und an die Politik und Ministerien und so weiter und so fort. Alles schon geschehen. Alles bislang leider ohne Erfolg, aber das sind die Dinge, die wir machen können und vor allem Kampagnen aufrechterhalten, sie weiter auszubauen, sie weiter zu vernetzen. Das gibt auch den Leuten in den USA so einen ganz guten, eine Ermutigung, weil teilweise dort die Kampagnen nicht so gut aufeinander abgestimmt oftmals laufen. Ist leider so. Ich habe in den letzten Tagen in den Berliner Stadtteilen Friedrichshain, Kreuzberg und Neukölln bereits Plakate gesehen. Da wird für eine Kundgebung mobilisiert am 12. September, das ist ja ein Donnerstag diesem Jahr, also an dem 80. Geburtstag von Peltier, und die findet vor der US-Botschaft statt. Warum vor diplomatischen Einrichtungen, also Konsulaten und Botschaften? Gehen wir nicht davon aus, dass Herr und Frau Konsul und BotschafterInnen sich ans Fenster begeben oder gar rausbegeben, um das mit sich anzuhören und anzuschauen. Aber diese Veranstaltungen müssen registriert werden und werden an das Weiße Haus mitgeteilt. Das heißt, das sind alles so kleine Kicks, dass Meldungen erstattet werden, da findet was statt. Und das ist so der stete Tropfen, auf den wir setzen, dass die Herrschenden dort merken, es ist ihnen nicht gelungen, Lennart Peltier nach über 48 Jahren Haft vergessen zu machen, seinen Fall, seine Person, sein Schicksal, sein Elend, sondern dass es einen anhaltenden Protest gibt, eine anhaltende Aufmerksamkeit. Ich würde nicht nur sagen anhaltend. Wenn ich mir zurückblicke, wir haben vor 24 Jahren begonnen mit unserer Arbeit als Verein, dann kann ich sagen, das ist da mittlerweile schon richtig groß geworden, was hier in Deutschland und Europa geschieht, auch bei euch in Berlin. Wir machen ja auch manchmal was zusammen. Und wie gesagt, eure Aktion in Berlin ist die eine. In Frankfurt wird es am gleichen Tag was geben, in Leipzig, in Stade und auch noch in Düsseldorf. Das sind allein 5 Städte, in denen in Deutschland an diesem Tag Mahnwachen vor US-Generalkonsulaten oder in Innenstädten stattfinden werden. Okay, ja, stimmt. Düsseldorf hat ja auch ein Konsulat. Leipzig wahrscheinlich auch vom Konsulat. Auch. Ja. Frankfurt auch. Ja, das ist ja beeindruckend. Nur Stade ist halt ein Ausreißer, aber da findet sowas in der Fußgängerzone statt. Okay. Michael, ich werde später hier in der Sendung noch den Aufruf für Berlin dokumentieren, sodass alle Hörerinnen und Hörer genau Bescheid wissen, was, wann, wo, wie in Berlin passiert. Ich danke dir vielmals für diesen Bericht und vor allen Dingen für das lang anhaltende Engagement. Hoffen wir, gebe ich gerne zurück an euch. Hoffen wir alle, dass Lennart Peltier in absehbarer Zeit freikommt und endlich mal die medizinische Behandlung erfährt, die er braucht und wenigstens noch ein wenig Lebenszeit in Freiheit verbringen kann. Und ja, das wünschen wir auch. Ja, viele Grüße an euch und wir hören uns bestimmt demnächst mal wieder, hoffentlich dann mit den Meldungen, dass Lennart Peltier freigelassen worden ist. Mhm. Vielen Dank für deinen Bericht. Vielen Dank für die Möglichkeit, euch den Bericht zu liefern. Dank dir. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Lennart Peltier is a prisoner of war, a political prisoner, incarcerated for a crime he did not commit by a government that has no intention of ever finding out the reality behind what happened. Because the reality is not something it wants to deal with. It doesn't want to talk about the oppression of indigenous people. It doesn't want to talk about the ritualistic abuses that occurred on reservations all over this country. It doesn't want to discuss the idea of democracy put into practice when it applies to individuals who live on a res or who live in substandard conditions inside a decaying system, inside a conjured democracy. And now we're coming to terms with that reality. Lennart Peltier is a living example of that struggle, and we need to do everything that we can to spread the word and let people know that our struggle, like Lennart Peltier, will not die. We will not allow it to die, not in our hearts, not in our souls, and not in the physical reality that we live in right now. This is Immortal Technique. Viva la Revolución. And preservation of all indigenous peoples worldwide. To our brother Lennart Peltier, unjustly locked up for over 33 years, and to all political prisoners who have risen up in the name of justice, this song is a prayer for your freedom. The trail of tears has been a long time coming. You can lock up cheap sink. Throw away the keys, but we will never back down until all our people are free. You can lock up all of our cheap sink. Throw away the keys, but we will never back down until all our people are free. From the stress and all tears, the stress and all tears. Paint my thoughts to lips, cause I can feel that it should be clinging to my hips. Shake off my midriff of these hardships and let the rains wash away these bloodstained roads. Haunted by the souls that still roam, waiting to go back home. So they send their ghost cries through the lies of the survive. We'll be suffering from the lines that still divide. The haves from the have-nots, ending up with war and crime. Don't matter how much time's gone by, the mess is still denied. How long it takes to cleanse all these tears that we've cried. Time's gone by, the mess is still denied. How long it takes to cleanse all these tears that we've cried. From the effects of genocide. Ihr hört Radioaktiv Berlin in Brandenburg auf der 90,7 MHz und in Berlin auf der 88,4, also beides im UKW-Frequenzbereich. UKW 88,4 in Berlin und 90,7 in Potsdam und Umgebung. Wir machen heute eine Spezialsendung zu Lennart Peltier, einem indigenen Aktivist, der seit 1976 in den USA inhaftiert ist für ein Verbrechen, einen angeblichen Doppelmord an zwei FBI-Beamten bzw. die Unterstützung dieses Mordes, von dem völlig klar ist, das wurde ihm nie bewiesen und er bestreitet es bis heute. Sie haben einen Menschen eingesperrt, stellvertretend für eine ganze Bewegung. Und dass die indigenen Kämpfe in den USA nicht der Vergangenheit angehören, also der Widerstand gegen Vertreibung, gegen Landraub, gegen gewalttätige Assimilation oder auch Vernichtung teilweise. Das hat eine Broschüre, die unlängst in Berlin erschienen ist, ganz eindrücklich von Kanada bis runter nach Argentinien, geografisch von Nord nach Süd gehen, dokumentiert. Diese Broschüre heißt Indigener Widerstand, ist herausgegeben von Freedom All Berlin. Und es gibt noch gedruckte Exemplare hier und dort in Buchläden oder linken Zentren, die sind umsonst, aber die meisten werden wahrscheinlich vergriffen sein, vermute ich. Aber ihr könnt, wenn ihr diese Broschüre lesen wollt, sie euch auch als PDF herunterladen. Ich glaube, es sind 28 Seiten, nee, es sind ein bisschen mehr, es sind fast 60 Seiten sogar. Es sind umfangreiche Texte, könnt ihr im Internet finden, auf dem Webblog von Freedom All Berlin, der heißt Freedom All Berlin, in einem Wort, freedomallberlin.nostate.net, und da müsst ihr auf Materialien Downloads gehen und da könnt ihr euch diese Broschüre herunterladen und sie entweder online lesen oder euch ausdrucken. Und da bekommt ihr einen sehr guten Überblick, dass die Geschichte von Leonard Peltier zwar extrem brutal ist, aber sie ist leider überhaupt kein Einzelfall in den Amerikas. Nicht nur in den USA, sondern überall in den Amerikas müssen Indigene nach wie vor um ihre grundsätzlichen Menschenrechte kämpfen. Und sie sind gerade im Zusammenhang mit, was hier die ökologische Trendwende bezeichnet wird, also mit dem Umstieg auf Batterien, gerade in Lateinamerika und Südamerika extrem in ihrem Leben und ihrer Existenz bedroht. Denn für den Siliziumabbau wird so manches Verbrechen und menschenrechtliche Verbrechen, anders kann man es nicht nennen, in Kauf genommen, um eben die Märkte in Europa zu beliefern. Das hat also auch sehr viel mit unserem Leben und unserem Konsumverhalten hier zu tun. Und diese Broschüre reiht sich ein in eine Menge von Veröffentlichungen, die in den letzten 4-5 Jahren erschienen sind, um diese Themen besser zu highlighten. Und der Kampf um Leonard Peltier gehört definitiv zu diesen Menschenrechtsaktivitäten, die eben Menschen in den Amerikas nach wie vor nicht haben, nach 500 Jahren Kolonialismus nach wie vor um ihre blanke Existenz kämpfen müssen. Schaut es euch einfach mal an, freedomallberlin.nostate.net und dann dort unter Materialien Downloads. A new millennium and we still slaves to the masters. Pale tear to 30 years, denied parole. Denied a fair trial, that's just the way it goes. But the beat goes on for my ancestral drums. War, Peyton, AKs, devils, here we come. We'll never bow down, Mr. Bush will call you majesty. Pale tears, a political prisoner, we demand amnesty and immunity. From all my native community, together we stand, divided we fall, we need unity. The struggle continues, never forget Wounded Knee. In 1890, Ogallala, 1973, two of yours were killed compared to our millions. Your own damn people blown up government buildings. People live in glass houses, shouldn't throw stones. Pale tear, my brother, man, you are not alone. Doing time for a crime that you didn't commit. The government is guilty of more than that. Murder one, theft, false imprisonment and rape. Trespassing, strong arm, robbery and hate. Kidnapping, slavery and other hate crimes. You think I hate your people just because you hate mine? play. There's a native on my flay, had my medicine bag, riding shotgun with Leonard and my warrior syndicate. Going to pick up his check for the wrongful imprisonment. It's a damn shame, isn't it? The justice is filthy. Where's the burden of proof in the sit and tell proven guilty? Where is all the evidence? Release the hidden documents. You sink on this land with the only true occupants. Place in concentration, our known as reservations. We can't beat them with violence, we'll beat them with education. Take a nation of millions to hold me back, y'all. Together we're unstoppable, divided we fall. So that brings to my attention what makes me feel ill. Let's talk about a church on top of a hill. Spill the lies when you try to expose the real movement. It's a mental war and it leaves room for improvement. The shoe fits you sellouts, you can get the hell out. Free pale tear is what I'm gonna yell out. Why do our people sway for the white man ways? Where's your heart, my brothers? Remember the good old days when we were all about the change. Ancestors flipping in graves. I'm a native pioneer, so a path I will pay. Spend 30 years of misery for my man LP. Why must he suffer when he's really not guilty? To all my warriors and pale tears lawyers, I pray to the creator, send my prayers out there for you. And shout goes out to the magnificent seven, and to all my warriors that are sitting up in heaven. To the innocent lives that were taken at wounded knee, running with the buffalo, now you run free. To the murderers they killed, hope you're burning in hell. Pale tear, the spirits are with you every day up in your cell. Another, smudge it all down, about to smoke for my brother. I know you feel helpless, your prayers seem hopeless. Losing your focus, I'm praying when I smoke this. My sympathies go out to them two men's families. The government should have been there, senseless fatalities. An innocent man has been rotten away, but the U.S. don't care, one of us has to pay. Just like the Pine Ridge Reservation still has to suffer, making my people pay cause of that murderer Custer. Like Floyd Westman said, he died for your sins. It was a battle the way it is, may the best man win. Think about manifest destiny, who gave you the ride? Abolish Indian people, hell yeah, we had to fight. Taking us and placing us in your prison camps. Have the nerve to say we're hostile and wipe us off the maps. Enslaving the blacks, took them from their motherland, and messing with the Mexican, that was their other plan. But understand Mexico, they were all indigenous, and since the beginning of time, man, it's been continuous. I'm a Native American, American for which it stands. But what it stood for, I wonder if Custer ish his pants. Remember the ghost dance, it was murder in the first. We never killed women, the children sitting up in church. We were having ceremonies, practicing our religion. Killing the innocent off, is it a government tradition? Border submissions, inhumane living conditions. I seen a vision, Leonard walking out of prison. Ich dokumentiere nun, wie bereits vorhin in dem Gespräch mit Michael Koch angekündigt, den Demonstrationsaufruf für die Freiheit von Leonard Peltier für die Berliner Kundgebung. Zu finden ist dieser Text auf dem Blog freedomallberlin.nostate.net und es heißt dort wie folgt: Freiheit für Leonard Peltier, Kundgebung am 80. Geburtstag. Donnerstag, 12. September 2024. Um 18.30 Uhr vor der US-Botschaft am Pariser Platz 2 am Brandenburger Tor. Der American Indian Movement, kurz auch AIM-Aktivist Leonard Peltier, befand sich 1975 in der Pine Ridge Reservation, um die Bevölkerung gegen den damaligen Terror der dortigen Paramiliz zu unterstützen und wurde unter konstruierten Vorwürfen für einen angeblichen Mord am 6. Februar 1976 verhaftet. Kurz darauf wurde er ohne stichhaltige Beweise verurteilt. Er wird inzwischen seit 48 Jahren als politischer Gefangener in verschiedenen US-amerikanischen Hochsicherheitsgefängnissen festgehalten. Seine Verhaftung und die Repression gegen AIM waren Teil des sogenannten COINTELPRO-Programms der US-Bundespolizei FBI, die die Zersetzung und Zerschlagung der damals starken Protestbewegungen, unter anderem auch der Black Panther Party, mit geheimdienstlichen und damals noch illegalen Mitteln betrieb. Gerard Peltiers Verurteilung zu zweimal lebenslänglicher Haft war nur infolge der Bedrohung mehrerer Zeuginnen, welche ihre Aussagen später widerriefen, massiver Beeinflussung der geschworenen und erfundener, heute als falsch nachgewiesener Beweise möglich. Leonard Peltier hat mittlerweile eine längere Zeit seines Lebens hinter Gittern verbracht als in Freiheit. Er leidet seit etlichen Jahren unter teils schwerwiegenden Erkrankungen, darunter Zahn- und Kieferproblemen, Diabetes, Bluthochdruck, einem Aneurysma, was durch eine Operation behoben werden könnte und seit Jahren verweigert wird, und einem rasch nachlassenden Sehvermögen. 2017 musste er sich einer schwierigen Herz-OP unterziehen und 2022 überlebte er eine Covid-Erkrankung in Haft. Er hat kaum noch Kraft in den Armen und benötigt eine Gehhilfe sowie ein Gerät zur Atemunterstützung. Eine adäquate medizinische Behandlung existiert nicht. Seine Situation ist seit vielen Jahren mehr als alarmierend und vor allem lebensbedrohlich. Am 2. Juli lehnte die Föderale Bewährungskommission eine Haftentlassung von Leonard Peltier nach über 48 Jahren Gefangenschaft ab. Peltier hatte 15 Jahre auf den Termin zur Bewährungsanhörung warten müssen. Die Kommission verweigerte fast allen seinen UnterstützerInnen, für ihn zu sprechen. Unter den Ausgeschlossenen war sogar einer an seinem Verfahren beteiligter ehemaliger Staatsanwalt, der Peltiers Verurteilung inzwischen als großen Fehler ansieht. Gehört wurden jedoch wieder nur die uralten Falschbehauptungen der Bundespolizei FBI. In Anbetracht seiner gesundheitlichen Situation und in Kombination mit der medizinischen Nichtbehandlung ist die Ablehnung der Bewährung eine Todesstrafe mit anderen Mitteln, welche das FBI in ihrem Rachefeldzug gegen Peltier verfolgt. Und das nur wenige Monate vor seinem 80. Geburtstag am 12. September. Trotz der Isolation und der widrigen Umstände hat Leonard Peltier nicht aufgegeben und kämpft weiter. Wir fordern Leonard Peltiers Freilassung sowie das Selbstbestimmungsrecht und die umfassende Entschädigung der amerikanischen UreinwohnerInnen. Wir fordern die medizinische Behandlung aller Gefangenen sowie die sofortige Freilassung aller schwerkranken Gefangenen. Für eine befreite Gesellschaft, die keine Knäste mehr benötigt. Das ist der Aufruf von Freedom All Berlin, einem Zusammenschluss, die sich unter anderem auch für die Freiheit von Leonard Peltier einsetzen. Zu finden ist der Text im Internet unter freedomallberlin.nostate.net. Weitere Informationen online findet ihr in deutscher Sprache, vor allen Dingen auf der direkten Unterstützerin-Webseite, wo auch der Michael Koch, den wir vorhin hier im Gespräch hatten, mitarbeitet. Die heißt leonardpeltier.de. Und auf der eingangs von mir erwähnten Blog aus Berlin ist auch noch der Aufruf, Leonard Peltier zu schreiben, um ihm und der Gefängnisbehörde deutlich zu machen, dass es auch hier in Berlin und Brandenburg Menschen gibt, die über Leonard Peltier Bescheid wissen und seinen Kampf um Freiheit unterstützen. Die Adresse ist sehr lang und komplex mit vielen Buchstaben und Ziffern, deswegen werde ich die hier nicht vorlesen, aber die könnt ihr wie gesagt finden, wenn ihr auf den Blog geht, freedomallberlin.nostate.net, das Ganze ein Wort, freedomallberlin. Und dann .nostate.net. Es gibt dort auch weitere Internet-Links, aktuelles zur Leonard Peltiers Gesundheitssituation, zur Ablehnung der Bewährungsanhörung, die vor einigen Wochen passierte und so weiter und so fort. Hoffen wir, dass viele Menschen sich an dieser Kundgebung beteiligen. Soweit die Dokumentation des Aufrufs. Ihr hört Radioaktiv Berlin. Unsere Sendung neigt sich langsam dem Ende zu. Bleibt dran, denn hier auf dem Freien Radius in Berlin und Brandenburg geht es natürlich weiter mit vielen anderen interessanten Themen. Wir haben heute geredet über Leonard Peltier, seit 1976 politischer Gefangener in den USA, ein indigener Aktivist, der gegen Umweltzerstörung, Vertreibung und zwangsweise und zum Teil tödliche Assimilierung gekämpft hat und nach wie vor kämpft. Viele indigene Gemeinden fordern bis heute seine Freiheit von der US-Regierung, von der föderalen Regierung. Präsident Biden, der scheidende Präsident, könnte das mit einem Federstrich tun. Er hat es bisher nicht getan. Er muss wahrscheinlich daran noch erinnert werden. Schaut euch doch einfach mal auf leonardpeltier.de, auf dieser Webseite leonardpeltier.de, die Postkartenkampagne an Biden an. Und wenn ihr im Berliner und Brandenburger Raum diese Sendung gehört habt, beteiligt euch an der Kundgebung am Donnerstag, den 12. September, also gar nicht mehr so weit hin. Das ist der 80. Geburtstag von Leonard Peltier und dort wird es um 18.30 Uhr abends eine Kundgebung vor der US-Botschaft geben mit der Forderung nach Freiheit für Leonard Peltier. Ja, diese Sendung wird in wenigen Stunden auch online zu finden sein und zwar auf unserem Radioblog von dieser Sendung. Der Blog heißt radioaktivberlin.nostate.net. Da könnt ihr das dann zum Beispiel nochmal hören. Ihr könnt es aber auch verlinken in sozialen Medien eures Vertrauens oder auf anderen Webseiten und Blogs. Ihr könnt es natürlich auch an Freundinnen, Freunde und Bekannte schicken, damit die sich das mal anhören. Ich wiederhole nochmal die Internetadresse. Das ist radioaktivberlin.nostate.net. Und da könnt ihr sozusagen selbst aktiv werden und andere Menschen auf diese Inhalte über Leonard Peltier aufmerksam machen. Ich verabschiede mich. Das letzte Wort hat wie immer der politische Gefangene Mumia Abu-Jamal, ebenfalls aus den USA, noch nicht ganz so lange wie Leonard Peltier eingesperrt, aber auch schon über 42 Jahre, Black Panther-Aktivist und Radiojournalist. Und das wird so lange so bleiben, bis Mumia endlich frei ist, nach Berlin kommen und einen neuen Jingle aufnehmen kann. Dann werden wir natürlich den hier in der Sendung spielen. Bis dahin oder beziehungsweise bis in 2 Wochen. Macht's gut. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Markus. Tschüss. Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.